Am 7. Juni gab es eine Veranstaltung zur Verleihung der staatlichen Auszeichnung für die Besatzung des Fischbootes 1728 der zweiten Fischerflotte des Fischereibetriebes Kamapo der Verwaltung für Fischerei des Bezirks Südpyongan. Der Vorsitzende des Bezirksparteikomitees Südpyongan, Park Tae-sung, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiter und Belegschaft des Betriebes und die Hinterbliebenen nahmen daran teil. Nachdem der Erlass des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK verlesen wurde, wurden den Hinterbliebenen von Hong Song-gan, dem ehemaligen Kapitän des Fischerbootes 1728, der zweiten Fischerflotte des Fischereibetriebes Kamapo, der Titel des Helden der Arbeit der DVRK mit einer Goldmedaille, Hammer und Sichel und der Staatsbannerorden Stufe 1 verliehen. Den Hinterbliebenen von 6 Personen, einschließlich des ehemaligen stellvertretenden Kapitäns Kang Zol-lam, wurde der Staatsbannerorden Stufe 2 übergeben. Die Besatzung des Fischerbootes 1728 der zweiten Fischerflotte des Fischereibetriebes Kamapo übererfüllte jedes Jahr den Fischfangplan und bekundete während des 70-Tage-Kampfes beim Untergang des Schiffes wegen der tobenden Hochwellen den konsequenten Geist der todesmutigen Verteidigung des Führers.